So, sie ist die Schüchter, die hier verdammt. Verrückt. Also Birgit sitzt nicht nur als Staffage hier, sondern jetzt hat sie ihren ersten und großen Auftritt. Applaus für Birgit! Das ist ein Song über Kinder oder für Kinder, nicht für die Kinder, die hier sind. Ich glaube, die sind ganz gut drauf und auch deren Eltern. Für die anderen, die draußen sind.